NDR Fernsehen und in 1 Live. Meld uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 15 Minuten sind wir alleine hier im Radio. Und dann kommen die Fernsehzuschauer dazu. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten oder streiten wollt. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Tobias ist der Erste, 26. Tobias, hallo. Hallo Jürgen, grüß dich. Tobias hier, hi. Ja. Ich habe ein Problem. Und zwar geht's darum, ich kann seit 6 Jahren meine Ex-Freundin nicht vergessen. Seit sechs Jahren? Seit 6 Jahren, ganz genau. Wie lange war das? Ich weiß, das hört sich sehr lange an. Und ist lange. Ja, aber wie gesagt, es war halt eine sehr, sehr kurze Beziehung. Die Beziehung ging nur 3 Monate. Was? Nur 3 Monate? Nur 3 Monate ging das Ganze. Und es fing eigentlich ganz, ganz super alles an. Ich habe sie damals in einer Diskothek hier in meiner Umgebung kennengelernt, in der ich auch damals gearbeitet hatte. Mhm. Und wie gesagt, ich habe damals da Musik gemacht und sie kam dann einfach spontan zu mir aufs DJ-Pult hoch und wie gesagt, ich habe mich sofort in die Frau verliebt. Ja. Und ich wusste aber aus dem Gespräch aber auch, dass sie hier nicht aus der Ecke kommt, sondern dass die weit hinter Köln wohnt. Und das war aber auch überhaupt kein Problem so wirklich für mich. Für mich war eigentlich so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das ist die Frau, die du haben möchtest. Und das war anders als also bei den Freunden, die ich vorher hatte. Ne? War sie denn zu der Zeit solo? Sie war zu der Zeit Single, ja. Das hatte ich bis dato auch geglaubt. Wie gesagt, sie ist dann halt zurückgefahren und wir haben halt hin und her gesimst und auch viel telefoniert und es wurde halt auch alles immer vertrauter, bis sie dann also hier erst einmal zu mir runterkam und ich wohnte zu dem Zeitpunkt noch zu Hause bei meinen Eltern und es war dann halt so gewesen, dass sie, dass wir uns alle hier auch gut verstanden hatten. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, es war immer irgendwie, wurde immer komischer, auch beim ersten Mal, wo sie dann hier war. Und sie fing dann auf einmal, also sie lag nie mehr im Bett. Und wie gesagt, irgendwann fing sie halt an zu weinen. Und ich habe sie gefragt, warum weinst du denn? Ne? Ja. Ich meine, ich helfe dir und tu alles und mach alles für dich. Und es ging dann so weit, dass sie dann irgendwann sagte, ja, ich weine aus dem Grunde, weil du mich an meinen früheren besten Freund erinnerst, der damals verstorben ist. Mhm. Ich so, bitte? Ich sag, das kann nicht sein. Ne? Ja, dann erzählte sie mir halt, ja, sag ruhig. Gab es denn in diesen 3 Monaten, was ja nur wirklich eine kurze Zeit ist, eine richtig gute Zeit zwischen euch beiden? Ja, also wie gesagt, wir hatten eine schöne Zeit, wir haben viel zusammen gemacht und auch gemeinsame Interessen gehabt und ich war auch zu dem Zeitpunkt, bin ich krank geworden und da hatte sie auch sich gut um mich gekümmert, also als ich aus dem OP kam, sie hatte auch angerufen und. Okay, und was man so macht, wenn man verliebt ist und wenn man miteinander zu tun hat. Eben, das war mir auch eben sehr, sehr wichtig gewesen. Wer hat wen verlassen? Ich gehe davon aus, sie. Ja, das ist auch so und man kann es auch nicht anders sagen. Warum hat sie dich verlassen? Das weiß ich nicht. Ich weiß bis heute keinen Grund dafür. Ich weiß nur, dass wir hier damals eine Situation hatten, dass ich sie auch zum Bahnhof zurückgebracht hatte und sie mir damals noch den Spruch gesagt hatte am Bahnhof, wenn du irgendwas in deinem Leben liebst, dann liebe immer deine Mutter, aber nie eine Freundin. Und das war der Satz, das war das letzte Mal, wo ich sie auch gesehen hatte und sie in den Bahn. Und danach gab es keinen Kontakt mehr. Gar nicht mehr, nein. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Seltsame Beziehung, komischer Abgang, finde ich. Mhm. Also man muss sich das so wirklich vorstellen. Jetzt stelle ich mir gar nichts mehr vor. Tobias, jetzt wollen wir mal wirklich mal die Sachen auf den Tisch packen. Ich halte das für völlig absurd, 6 Jahre einer Geschichte nachzutrauen, die nur 3 Monate gedauert hat. Da gibt es keine Begründung für. Damit hast du seitdem gar keine Freunde mehr gehabt? Doch, ich hatte danach auch noch Freundinnen gehabt, aber ich habe immer halt gemerkt, das ist nicht das, was ich damals hatte. Sie war irgendwas Besonderes für mich. Ja, aber sie war offensichtlich nicht die Richtige für dich, sonst hätte es geklappt. Man kann natürlich endlos sich in die Vergangenheit verbeißen, aber dann kommt man nicht voran und das bringt gar nichts. Man kann immer nach hinten schauen, das bringt einem gar nichts. Man muss immer in die Gegenwart gucken und nach vorne. Ich finde, das versuche ich. Ja. Das versuche ich, aber ja, irgendwie gelingt mir das nicht. Ja, aber ich glaube, so wie ich dich so dich gerade so am Kennenlernen bin, dass du dich da auch immer und immer und immer wieder rein verbeißt in diese Geschichte und das nicht loslässt. Loslassen. Loslassen heißt das. Heißt das goldene Motto dafür. Wenn du selbst, ich will dir mal sagen, selbst wenn du mit der Frau jetzt 3 oder 6 Jahre zusammen gewesen wärst, würde ich dir das sagen. Ja. Nach 6 Jahren muss man den Schritt nach vorne tun. Auch wenn das damals irgendwie nett war, und aber so nett war es ja gar nicht bei euch. Auch wenn man glaubt, das war der tollste Mensch überhaupt. Das war nicht der tollste Mensch, es passte nicht. Zur Liebe gehören 2. Mhm. So. Was ich immer so schade finde, warum man keine Erklärung für das Ganze kriegt. Ja, Tobias, ne? Komm, schwamm drüber. Finde ich auch. Passiert 1000 Mal oder jeden Tag hunderte von 1000 Mal überall, dass die Leute nicht begründen, warum. Finde ich auch blöd. Aber ist das keine Art, ne? Ist keine Art, aber komm, das ist 6 Jahre her. Die ist wahrscheinlich, wer weiß, wie die lebt und was die macht und so. Das ist alles völlig wurscht. Es geht um das Jetzt und um die unmittelbare Zukunft für dich. Ja, das ist richtig. Und da steht in nächster Zeit auch einiges Schönes an. Da freue ich mich auch drauf. Ne? Das steht außer Frage. Dann, ne? Dann trainiere dir einfach an. Das ist ein guter Trick. So mache ich das auch. Habe ich in meinem Leben auch immer gemacht. Trainiere dir an, nicht mehr an diese Frau zu denken. In dem Moment, wo du anfängst, darüber nachzudenken, pitch sie dir aus dem Kopf raus und denk an was anderes. Nur so schafft man das, von so Sachen loszukommen. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, mal psychologische Hilfe dazu aufzunehmen. Nee, komm, gehabt. Nee, ich fand das eigentlich auch nicht wirklich so extrem. Das ist albern. Man muss nicht wegen so einer Liebeskummergeschichte zum Psychologen laufen. Das schaffst du, Tobias, alleine. Raus aus dem Kopf mit, wie hieß sie? Desiree. Raus aus dem Kopf. Kein Mal wird jetzt mit der Name Desiree genannt. Okay? Okay, verspreche ich dir. Viel Glück in Zukunft. Kann ich noch ein Autogramm von dir? Gerne, wir rufen dich nochmal an, Tobias. Alles klar, gut, danke. Tschüss, ciao. Jürgen. Und es geht weiter mit Brigitte, die ist 65. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Brigitte. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, um was geht's? Also, ich habe vor 3 Jahren, am 27. Juli, habe ich meinen Mann verloren. Der ist zum Angeln gegangen und sagte zu mir, Schatz, tschüss, ich gehe zum Angeln wie jeden Tag. Und dann haben wir noch zusammen telefoniert. Ein paar Mal hat er gesagt, er hat so tolle Fisch gefangen und alles. Und dann, er ruft mich wieder an. Und dann hat er mich immer angerufen. Dann habe ich immer wieder angerufen und angerufen auf dem Handy. Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Was kann das sein? Dann habe ich meine Söhne angerufen, meine beiden Söhne. Und dann sind sie untergegangen im Baggersee und haben den Papa sein Auto gesehen und sein Angel war drin, sein Stuhl war dort. Da haben sie Taschenlampen genommen und haben den Papa tot im Wasser gesehen. Wo haben sie den Papa tot gesehen? Da haben sie ihn tot im Wasser gesehen. Das Wasser war bloß 30 Zentimeter tief. Ach. Und der Papa war tot im Wasser gelegen. Und dann ist mein jüngster Sohn ist dann rein und hat den Papa rausgeholt und hat ihn dann 20 Minuten wiederbelebt. Und so lang, bis der große rote Schaum gekommen ist, und dann haben sie aufgegeben. In der Zwischenzeit waren schon Polizei da und Notärzte und alles. Lass mich nochmal fragen. Das Wasser war nur 30 Zentimeter tief? Ja, das war nur 30. Und er ist in diesen 30 Zentimetern ertrunken? Ja, ist ertrunken. Und dann haben wir dann gedacht, in der Zwischenzeit hat dann Sirene geblasen und von wegen, was ist denn da los? Das kriegt bestimmt mein Mann. Und dann sind sie beide gekommen, die haben dann gar nichts mehr sagen können, wo ist denn der Papa? Brigitte, lass mich mal zu dem, das kann ja nicht sein, dass man im 30 Zentimeter tiefen Wasser ertrinkt. Ja, der ist ertrunken. Hat er einen Herzinfarkt? Nein, nein. Ist eine Obduktion gemacht? Ja, oder? Die haben eine Obduktion gemacht in München und es war dann kein Herzinfarkt und kein Schlaganfall. Der hat dann im Kopf oder von an der Stirn hat er einen leichten Riss gehabt. Vielleicht ist ihm einfach irgendwie nur schwindelig geworden. Weiß, Weiß niemand. Weiß niemand, aber das ist ja wahrscheinlich, vielleicht kann man das gar nicht so nachprüfen. Die haben dann, Option war tot zu ertrinken. Und wir haben eine wunderbare Ehe gehabt. Ich war 15, er war 18, wo wir sie kennengelernt haben. Wir sind vom gleichen Ort. Ich habe dann mit 17 mein erstes Kind gehabt. Mit 22 das zweite Kind, haben zusammen ein Haus gebaut und haben eine glückliche Ehe gehabt. Wunderbarer Vater und wunderbarer. Also ein richtig großes, tragisches Unglück ist da passiert. Und was mich am allermeisten belastet, ist das, wir haben sie irgendwann, haben wir sie gegenseitig versprochen, wenn wir tot sind, dass wir sie anschauen. Und dann an der Zeitpunkt kommen, wo sie dann von München gebracht haben, haben sie gesagt, um 11 Uhr sollen wir drunten sein, bringen sie dann mit einem toten Auto. Brigitte, ich muss mal ein bisschen nochmal wiederholen. Also ihr habt euch versprochen, dass ihr euch anschaut, wenn ihr tot seid? Ja, das haben wir. Irgendwann vor Jahren haben wir das einmal gesagt. Ja, und hast du denn deinen Mann dann nochmal angeschaut? Nein, die sind dann, das belastet mich jetzt so, die sind dann ins Totenhaus, da hat mein Mann gebracht und ich bin immer schneller geworden und denke immer, ich muss jetzt meinen Mann nochmal anschauen und wo ist dann den Sarg rausgetan vom Totenhaus, dann habe ich den ganzen Friedhof zusammengeweint und bin zusammengebrochen. Ich konnte das nicht und das belastet mich jetzt am allermeisten. Jetzt muss ich nochmal fragen, warum gab es denn dann nicht noch eine andere Gelegenheit, den Sarg aufzumachen, zum Beispiel beim Bestatter? Na, die haben der Bestatter, die haben den ja von München geholt und haben dann und wollten den Sarg aufmachen und ich habe das dann in diesem Moment habe ich nicht gekonnt, ich konnte es dann nicht mehr. Ach so, die wollten das machen und du warst aber dann nicht stabil genug dafür. Nein, ich bin zusammengebrochen. Ach, jetzt verstehe ich. Bin zusammengebrochen. Das heißt, es gab eine Chance dafür, aber es hat dann leider nicht geklappt. Warum habt ihr euch dieses Versprechen gegeben, euch nochmal anzugucken, wenn ihr tot seid? Das haben wir uns irgendwann, versprochen, vor Jahren, vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Warum? Was steckt dahinter? Ich weiß nicht. Das haben wir uns eigentlich so versprochen gegenseitig, dass wir uns, und mit dem wäre ich einfach nicht fertig. Und dass du ihn nicht angeguckt hast oder überhaupt mit dem ganzen Unglück? Mit dem, ja, auch weil ich nicht angeschaut habe. Und also mein jüngster Sohn, der hat ihn nochmal angeschaut, der hat gesagt, ich wollte den Papa nochmal sehen, so wie er war. Ja. Und da war ich nicht damit fertig gewesen auf dem Friedhof. Ich gehe jeden Tag fast auf den Friedhof und rede mit ihm und sage Franz. Brigitte, ich möchte dir was sagen. Das Unglück ist ganz groß, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, warum der Mann gestorben ist. Ja. Dass man da auch noch, lass mich mal erklären, wenn man da auch nach 3 Jahren noch sehr traurig ist, finde ich das auch völlig normal. Aber du darfst dir da keine Schuldzuweisung machen, dass du ihn nicht nochmal angeguckt hast. Mach ich mal. Dieses ist erklärbar mit der Situation. Du wolltest es ja und du bist zusammengebrochen. Das würde dir dein toter Mann niemals übel nehmen, dass du das nicht nochmal gemacht hast. Und ich habe nämlich 2010 ist mein Papa im Februar verstorben und der ist in meine Arme ist da gestorben. Ja. Da weiß ich, wie er gestorben ist. Und jetzt am 20. Januar ist meine Mutti verstorben. Die habe ich auch bei mir da gehabt in Pflege. Da habe ich auch gewusst, wie sie gestorben ist. Mhm. Und nur von meinem Mann weiß ich das nicht, wie das alles passiert ist. Das verstehe ich. Das würde mir auch zu schaffen machen, wenn man immer grübelt, warum, was ist da passiert? Hat er gelitten? Hat er da lange gelegen im Wasser? Und so weiter. Und ich muss eigentlich sagen, ich träume fast jede Nacht von ihm. Ich träume fast jede Nacht von ihm. Und ich war einfach nicht damit fertig, weil ich ihn nicht mehr angeschaut habe. Und das, ich habe jetzt mal eine Frage, warum kann ich das nicht im Fernsehen sehen? Weil wir gleich erst auf dem Fernseher aufgeschaltet werden, also in ein paar Sekunden. Birgit, ich möchte Folgendes vorschlagen. Ich finde, dass du dir da Hilfe suchen solltest, auch wegen der Schuldgefühle. Ja, habe ich. Dann müssen wir mal, du kommst aus Bayern, ne, höre ich. Ja, ich komme aus Bayern. Und ich habe damals so starke Depressionen gehabt. Ich habe sie Schaderin braucht, ich habe Tabletten nehmen müssen. Und jetzt bin ich gerade wieder so weit. Ich habe zwar meine beiden Söhne im Ort mit ihren Familien und die unterstützen mich voll, aber ich war einfach nicht damit fertig. Ich verstehe. Und deshalb wollen wir dir jetzt mal wirklich unter die Arme greifen und helfen. Das heißt, das wird jetzt professionell meine Psychologin machen, die Magdalena. Ja. Liebe Brigitte, ich wünsche dir von Herzen viel, viel Kraft und Gutes und Glück. Und Domian, ich schaue dich jede Nacht an. Mach weiter so. Und vielleicht kann ich Autogramm geben. Sehr gerne. Dann sagst du deine Adresse gleich der Magdalena, okay? Ja, ich bedanke mich. Gut, dann legst du auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja, danke. Tschüss, Brigitte. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir noch ein paar Sekunden Musik, bis das Fernsehen dazukommt. Oh, war ja, ihr Lieben. 15 Minuten zu spät im Fernsehen. Wir bitten das sehr zu entschuldigen, aber wir sind da und ich freue mich sehr, dass ihr auf uns gewartet habt. Uns, das sind wir hier von der Sendung und auch die Zuhörer von 1Live. Wir haben im Radio angefangen. Es ist Freitagnacht und Freitagnacht ist ja immer bekanntlich auch eine freie Themennacht und ich freue mich, wenn ihr mich anruft, egal zu welchem Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer, die nächste Anruferin ist Thea und Thea ist 52. Guten Morgen, Thea. Hallo, Domian. Hallo, Thea. Schön, dass du da bist. Und was geht es bei dir? Ja, ich habe ganz schwer damit zu kämpfen, dass mein Mann mich nach 30 Jahren Ehe von heute auf morgen verlassen hat, ohne überhaupt mal Trennungsabsichten zu äußern, sondern bis zum Schluss eigentlich den Schein gewahrt hat, dass wir eine gute Beziehung führen und mir dann in der Nacht, in der die Trennung eröffnet hat, gesagt hat, dass er sich in meine Freundin verliebt hat. In deine, also eine enge Freundin? Ja, eine enge Freundin, also er kennt sie schon seit Kindesbeinen an, aber ich bin auch seit über 30 Jahren eine Freundin. Wir hatten so ein Frauenklüppchen, mit dem wir immer auch viel unternommen haben. Ja. Und der hat sich wohl in den letzten Wochen vor der Trennung mal anvertraut, dass er die Absicht hat, sich von mir zu trennen oder mit unserer Beziehung nicht mehr glücklich ist, aber er hat es mir gegenüber nie erwähnt und nie gesagt. Und der wollte sich schon trennen, bevor er sich in die Frau verliebt hat? Ja, offensichtlich hat er diese Überlegungen wohl schon länger. Mhm. Ich weiß nicht, wann genau. Also einen Zeitpunkt konnte er mir auch nie sagen, aber er war mit unserer Beziehung nicht mehr glücklich, hat aber nie mal mit mir über Probleme geredet. Das ist bitter, das ist bitter. Hat denn die Freundin sich in ihn auch verliebt? Ja, offensichtlich schon, ja. Sind die zusammen jetzt? Ja, die leben jetzt schon seit einigen Monaten auch zusammen, und ja. Seit wann seid ihr jetzt getrennt, definitiv? Seit 10 Monaten. Seit 10 Monaten? Mhm. Hast du mit der Freundin auch nochmal gesprochen danach? Also ich habe 3 Tage, nachdem mein Mann ausgezogen ist, mal mit ihr gesprochen und sie hat mir gegenüber erklärt, dass das halt so passiert wäre und sie hätte in den letzten Jahren so viel Scheiße erlebt und sie müsste jetzt an sich denken und sie hätte sich nichts vorzuwerfen, weil er hätte sich ja schließlich von mir getrennt und es wäre halt jetzt so passiert. Ne? Aber da war er, wenn man es jetzt genau rechnet, da war er noch nicht getrennt von dir, als er mit ihr angefangen hat. Ist das richtig? Ja, das war eigentlich ein Zeitraum von wenigen Stunden. Er hat sich in der Nacht von mir getrennt. Und 30 Jahre Ehe. Und 30 dann, Jahre Ehe, wir waren 35 Jahre zusammen. Und dann geht er sang- und klanglos irgendwie weg. Und du weißt bis heute nicht genau, was in ihm vorgegangen ist. Nee, also er hat zwar ein paar Mal versucht, irgendwelche Erklärungen zu finden, aber die sind eigentlich... das Ergebnis war eigentlich, dass ich eigentlich meine ganzen 30 Jahre Ehe in Frage gestellt habe, weil er viele Dinge anders gesehen hat als ich und aber nie geäußert hat. Sag mal ein Beispiel, was er angedeutet hat. Mir zum Beispiel, wir haben vor 14 Jahren ein Haus gebaut Und er hat mir dann nach der Trennung eröffnet, dass er von dem Haus eigentlich nie so überzeugt gewesen wäre und er hätte da immer schon Bauchschmerzen gehabt und er wäre eigentlich auch nie nicht der Typ, der sich also drum kümmert. Und dann wäre das alles in den letzten Jahren über den Kopf gewachsen und er hätte sich aber nie getraut, mir zu sagen, dass er eigentlich davon nicht überzeugt ist. Was für eine Flasche? Ja. Ja. Entschuldige, ich muss es so sagen. Ja, klar, das sagen mir auch viele andere. Also ich bin auch in therapeutischer Betreuung seit der Trennung eigentlich. Und habt ihr Kinder? Ja, wir haben Kinder. Meine Tochter ist 17, mein Sohn ist 24. Also sie sind eigentlich schon relativ groß und können da... Das sind eure Kinder, eure gemeinsamen Kinder? Unsere gemeinsamen Kinder, genau. Ja, klar, wenn ihr 30 Jahre zusammen seid. Dann. Ja. Was sagen die zu dem, was jetzt passiert ist? Ja, die waren natürlich am Anfang auch entsetzt und haben eigentlich auch am Anfang das so gesehen, dass das eigentlich nur eine Midlife-Crisis ist, irgendeine Kurzschlussreaktion, weil er irgendwie nicht weiter wusste. Und die versuchen natürlich jetzt auch irgendwo nach so vielen Monaten irgendwie eine Beziehung zum Vater herzustellen, was natürlich sehr schwierig ist, weil sie sich bisher verweigern, die gemeinsame Wohnung aufzusuchen. Also wenn sie sich treffen, dann treffen sie sich auf neutralem Boden. Und aber kriegst du denn von den Kindern, die werden doch wahrscheinlich ihn auch fragen, Papa, was war denn da los? Ja, das weiß ich nicht. Also das kann ich gar nicht so genau sagen, inwieweit die den Papa fragen, was da jetzt genau gewesen ist. Ne? Also ich denke, wir sind mit der Situation letztendlich genauso überfordert, weil die im Prinzip ja genauso ins kalte Wasser geschmissen worden sind wie ich, weil hast du denn jetzt Schluss ja auch nicht gemerkt haben, dass da irgendwas im Argen liegt. Ne? Hast du denn jetzt noch ab und zu irgendwie Kontakt mit ihm? Ja, ich habe hin und wieder Kontakt zu ihm, aber eigentlich letztendlich nur, was finanzielle und organisatorische Sachen betrifft, weil wir haben ein gemeinsames Haus und er möchte jetzt unbedingt aus der Sache raus. Also er möchte eigentlich lieber gestern als heute das irgendwie geregelt kriegen, weil er finanziell natürlich im Moment da auch noch mitbelastet ist. Und er will die Scheidung? Das hat er mir gegenüber noch nicht so geäußert, aber ich denke mir mal, dass es darauf hinausläuft. Ne? So, jetzt aber jetzt richtige Gespräche mit mir, was unsere Beziehung betrifft und was dazu geführt hat, sind eigentlich immer ins Leere gelaufen, weil er mir es nicht erklären konnte. Ja, und er hat mir auch bis heute verweigert, mal Gespräche mit einem Mediator zu führen, weil ich gesagt habe, wenn wir schon so nicht miteinander reden können, dann würde ich gerne mal mit einer neutralen Person gemeinsam reden. Aber das verweigert er bisher. Also ich muss das ich sage das ja auch immer wieder hier, wenn eine Ehe oder eine Liebe erloschen ist, dann ist das so. Da kann man unter Umständen nichts mehr dran machen. Das ist sehr schmerzhaft. Aber wenn man das nicht zumindest dem Partner erklärt, damit der Partner weiß, woran er ist, das macht die Sache auch nicht besser, aber es macht die Sache vielleicht etwas leichter, besser zu begreifen. Das ist das, wo ich eigentlich seit Monaten mit kämpfe, dass ich eigentlich keine Erklärung dafür habe. Und wenn er dir eine klare Erklärung sagen würde, ich liebe dich nicht mehr, ich begehre dich nicht mehr, du gehst mir auf die Nerven in der und der Richtung, würde es dir helfen? Unter Umständen schon. Ich meine, jetzt nach so vielen Monaten bin ich ja auch schon jetzt in die Richtung gekommen, wo ich halt gemerkt habe, aus seinen Reaktionen, dass ich ihm wahrscheinlich nichts mehr bedeute und dass ihm letztendlich egal ist, wie ich fühle. Ich meine, letztendlich mir ging es wirklich ganz schlecht und ich bin monatelang nicht arbeiten gegangen, weil ich einfach nicht in der Lage dazu war. Und letztendlich, ob er es dir jetzt sagt oder ob deine Therapeutin es dir sagt. Oder jemand Außenstehendes oder ich es dir sage, der liebt dich nicht mehr. Der begehrt dich nicht, der beliebt dich nicht. Der liebt dich nicht. Es jetzt im Einzelnen noch ist, das weiß natürlich keiner, was ihn an dir gestört hat. Aber letztendlich ist der bittere Satz, die bittere Erkenntnis für dich, der will dich nicht mehr. Klar. Und das sind nach 30 Jahren natürlich der Hammer. Ja, vor allen Dingen die Art und Weise, die macht mir halt sehr zu schaffen. Zum einen, also die Verletzung, was das Verhalten meiner Freundin betrifft, ist fast noch schlimmer auszuhalten als das, was mein Mann gemacht hat, weil mein Mann habe ich viel zu lange eigentlich, glaube ich, versucht zu schützen und eine Erklärung zu suchen, warum es so ist. Weil er wahrscheinlich auch in einem Alter ist, wo so eine Krise aufkommt, wo man sich fragt, ist das jetzt alles gewesen? Also hast aber du einen meine Freundin, mit der habe ich meine Probleme bis zum Schluss ausgetauscht, auch die Sorge über meinen Mann, das weil ist ich gemein, gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Und sie wusste letztendlich, was Sache ist und hat nie mit mir darüber geredet und hat letztendlich die Gelegenheit gepackt und Also ein größerer Zorn auf die, fast ein größerer Zorn auf die Freundin als dann auf den Ehemann. Ja, und das ist weil das ein Verrat ist, ein Freundschaftsverrat ist. Dieses schon fast Hassgefühl gegenüber meiner Freundin überwiegt immer noch nach wie vor gegenüber dem den Gefühlen meinem Mann gegenüber. Ne? Du bist also jetzt von zwei mein Leuten. Mein Mann würde ich immer noch schützen und ich glaube, ich wäre auch immer noch an einem Punkt, wo ich ihn zurücknehmen würde, wenn er käme und sagt, ich habe da einen Fehler gemacht. Du bist jetzt von zwei Leuten ganz bitter enttäuscht worden. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich bin im Prinzip von zwei Seiten sehr enttäuscht worden von meinem Mann, weil er nicht den Mut gehabt hat, mit mir vorher über seine Gefühle oder seine Gedanken zu reden. Oder du hast das gerade ein bisschen erzählt mit dem Haus. Das ist 14 Jahre schon her, ne, sagtest ja, du. Genau. Mhm. Ja, genau. Und er scheint ja dann noch irgendwelche anderen Bemerkungen gemacht zu haben. Meinst du, dass das eine verlorene, verschwendete Zeit ist, war deine Ehe? Also am Anfang habe ich das schon so empfunden. Ne? Also da habe ich wirklich meine ganze Ehe in Frage gestellt, ne? Also von Anfang an und vor allen Dingen das mit dem Haus, weil ich gesagt habe, meine Güte, wenn du zu dem Zeitpunkt den Mund aufgemacht hast und hättest gesagt, das ist eine Belastung, die traue ich mir nicht zu, sowohl finanziell als auch was so ein Haus an sich betrifft, was man da an Arbeit reinsteckt oder so. War das eigentlich immer schon? Dann wäre die Sache ja für mich erledigt gewesen, dann hätten wir das sein lassen. Verstehe, ja. War das immer schon so ein Typ, der eher den Mund gehalten hat? Ja. Ja, also er ist schon immer ein sehr verschlossener Typ gewesen. Warst du die dominantere Person in der Ehe? Ja. Ja, eigentlich schon. Und ich glaube, da hatte er zum Schluss ein ziemliches Problem mit. Ne? Vielleicht hatte der einfach keine Lust mehr auf dich. Du bist ihm zu stark gewesen. Ja, gut, das kann durchaus sein, ja. Verstehe, das tut mir leid. Da bricht dein ganzes Leben zusammen. Du sagst, du bist in therapeutischer Behandlung. Das muss man erstmal verkraften. Du musst mit dem Zorn lernen, umzugehen gegenüber deiner Freundin. Du musst lernen, mit der Verletzung umzugehen, mit der Enttäuschung. Das wird schon eine ganze Weile noch dauern. Das ist ja mal gerade erst ein paar Monate. Ja, das ist das, was Monate. Viele sagen, dass das noch eine ganze Zeit lang dauert. Aber für mich ist das natürlich gefühlsmäßig schon eine verdammt lange Zeit, so 10 Monate, ne? Weil ich mir am Anfang halt immer noch eingebildet habe, der kommt irgendwann mal zur Besinnung und überdenkt unsere Beziehung nochmal, die wir so lange haben. Aber guck hatten. Mal, du sagst, das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Was sind 10 Monate gegen 30 Jahre? Ja, natürlich. Das ist doch klar, dass man da... Ich bin auch emotional noch unheimlich an ihn gebunden. Ne? Also ich glaube, wenn er jetzt kommen würde und sagen würde, ich habe einen tierischen Fehler gemacht, lass uns doch mal versuchen. Ich würde, glaube ich, sofort Ja sagen. Ich würde mir das nicht mehr einreden. Ja. Ich würde es mir nicht einreden. Es klingt wirklich so, als wäre die Chance gleich null. Ja. Ich würde mir eher einreden oder überlegen, wie komme ich mit der Situation jetzt zurecht und wie kann ich meine Zukunft für mich gut gestalten. Du bist bei einer Therapeutin, das ist sehr gut. Und ich habe ja auch eine Therapeutin hier im Hintergrund und die ruft dich jetzt nochmal an. Einverstanden? Ja, okay, alles klar. Sehr gerne. Thea, alles Gute wünsche ich dir für die nächste Zeit. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Regina. Regina ist 44. Guten Morgen, Regina. Hallo. Hallo, Regina. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist Spanking. Dein Thema ist was? Mein Thema ist Spanking. Spanking, das heißt, erklärst du uns mal, was das ist? Ja, wie soll ich sagen, Hintern voll bekommen. Den Hintern voll bekommen? Ja. Ja. Ich habe seit Jahren einen Wunsch, ich würde mich gerne mal auf ein richtiges Spanking einlassen. Ich muss mal so ein bisschen mich konzentrieren, dich zu verstehen. Du hast den Wunsch, dich irgendwann mal auf dieses Spanking einzulassen. Genau. Woher rufst du an? Aus Bayern, bayerischen Bereich? Nein. Ich versuche, mich deutlich auszudrücken. Okay. Es ist schon okay. Ich frage nur, woher du kommst, aus welchem Bundesland? Rheinland-Pfalz. Aus Rheinland-Pfalz, gut. Genau. Das ist ja auch ein sehr schönes Bundesland. Aber jetzt, okay, also du hegst schon lange den Wunsch, Spanking zu betreiben, also dich versohlen zu lassen, dich schlagen zu lassen, freiwillig. Genau. Ja, von wem? Genau, das weiß ich nicht. Das ist mein Problem, weil ich bin seit ungefähr 15 Jahren solo. Ja. Ich habe keinen Partner. Ja. Und da liegt mein Problem. Ich will es gerne ertragen dürfen. Du möchtest es gerne mal ertragen müssen. Dürfen. Dürfen, ja. Dürfen, genau. Du hast es noch nie erlebt, dass dir jemand den Hintern versohlt hat? Doch einmal, da habe ich bewusst drauf angelegt, da wurde mir mein Hintern versohlt. Ja, wie alt warst du da? Ach, ich glaube, da war ich, das war vor circa 15 Jahren. Ja, und wie war das? Es war schön. Was für eine blöde Frage, wenn du diesen Wunsch nochmal hegst, war es wahrscheinlich traumhaft für dich. Es war schön. Also ich konnte mich über Wochen daran noch ergötzen. Mhm. So, aber das war ein Erlebnis nur und du würdest dieses Erlebnis gerne nochmal haben. Und das Problem ist, wie findet man einen Mann, der genau das mit dir macht? Genau. Wobei, das ist ja nur nicht so ein ungewöhnlicher Wunsch, das haben ja viele Leute. Und hast du Internet? Nee, ich habe im Moment kein Internet zur Verfügung. Weil da kann man ja ganz schnell Kontakte knüpfen. Das ist mein größtes Problem. Mhm. Was ich zurzeit habe, dass ich kein Internet habe. Ich kann mich dann auch nicht in diversen Foren... Verstehe. Nun bitte ich gleich alle Männer, nicht uns hier zu schreiben oder uns anzumailen, die Kontakt zu Regina haben möchten. Das machen wir nicht. Wir sind hier keine Spanking-Kontaktbörse. Sag mal, Regina, das ist immer eine schwere Frage, wenn man so einen Fetisch hat. Hast du, ich frage es trotzdem bei dir, hast du eine Ahnung, warum du so gestrickt bist und woher dieser Wunsch tief in dir rührt? Ich habe da keinerlei Ahnung, was dieses Spanking bei mir ausübt. Ich habe diese Gedanken schon seit ungefähr, wie gesagt, 15, 20 Jahre. Mhm. Also meine Kindheit, die verlief sehr, sehr gut. Mhm. Hatte ich keinerlei Probleme. Hast du in Sachen Sexualität irgendwann mal was Schlimmes erlebt? Oder? Ja, das hat mich Ihr Sprecher in der Redaktion auch schon gefragt. Aha. Ich wurde vor ungefähr, ich glaube, es sind jetzt 15 oder 16 Jahre zurück, wurde mit mir ein böses Spiel gespielt. Ich habe mich total in einen männlichen Mann verliebt. In einen Mann verliebt, ja. Genau. Ja. Und ich wollte mit ihm meine Liebe kurz teilen. Mhm. Und da ging es dann um eine brutale, Vergewaltigung. Oh. Das heißt, du hast damals vor 15, 16 Jahren eine Vergewaltigung erlebt. Genau. Mit diesem Mann, in den du dich ja verliebt hattest. Ich hatte mich in diesen Mann total verliebt. Wir gingen zu ihm nach Hause. Da hat er mir im Prinzip alles auf ein goldenes Tablett gelegt. Mhm. Und als ich dann aus seiner Wohnung wieder rausgekommen bin, musste ich feststellen, es war eine Vergewaltigung. Ich wollte nicht, er wollte. Ja. Du sagst, als du aus der Wohnung rausgingst, musstest du feststellen, es war eine Vergewaltigung. Warum erst so spät? Warum hat er dich betäubt oder was hat er gemacht? Sagen wir mal so, ich hatte ein Bier zu viel. Mhm. Ach so, das. Er auch. Ja. Kannst du dich denn an den Akt der Vergewaltigung noch erinnern, richtig? Ich kann mich daran noch sehr gut erinnern. Und das sind schlimme Erinnerungen. Es sind für mich schlimme Erinnerungen. Verstehe. Nur mein Problem ist, dass ich ihm dann noch eine Chance gegeben habe. 2 Wochen später. Mhm. Und dann? Und dann war genau dasselbe der Fall. Das heißt, du bist von diesem Mann zweimal vergewaltigt worden? Ja. Hast du ihn angezeigt? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich wohne in einem 1000 Seelen Dorf. Mhm. Ich konnte das nicht. Und dieser Mann wohnt auch in diesem Dorf? Der Mann wohnte zu diesem Zeitpunkt in diesem Dorf, ist aber, ich glaube, 3 Monate später weggezogen. Jetzt muss ich dich noch was fragen. Du hast dieses Spanking-Erlebnis, du sagtest du gerade vor 15 Jahren gehabt. Die Vergewaltigung fällt auch ungefähr in die Zeit. War die Vergewaltigung nach diesem Spanking-Erlebnis oder vorher? Nach diesem. Ja. Siehst du da, wir sind jetzt auf dieses Thema gekommen, zufälligerweise. Siehst du da einen Zusammenhang? Kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Weiß ich nicht. Wie erklärst du dir, dass du so viele Jahre solo bist, Regina? Keine Ahnung. Suchst du nicht? Ich suche schon. Mhm. Nur ich weiß nicht, was mich daran hindert, eine Person, eine männliche Person zu finden. Ja. Nur ich glaube, aufgrund dieser Vergewaltigung, die ich damals erlebt habe, weiß ich im Moment nicht, ob ich mich jetzt auf eine weibliche oder eine männliche Person einlassen will. Ach so. Das heißt, diese Spanking-Fantasie könnte auch mit einer weiblichen Person stattfinden. Genau. Nun hast du gerade gesagt, du wohnst in einem 1000-Seelen-Ort. Da ist es mit dem Suchen ja auch schwierig. Da kennt man ja mittlerweile alle Leute, wenn man da länger wohnt. Wo und wie suchst du nach Partnern, nach Frauen und Männern? Im Moment ist es gar nicht gegeben, dass ich direkt suche. Ich weiß es im Moment nicht. Du lässt es dann so auf dich zukommen und wenn es sich ergibt, dann ja. Bist du auch noch berufstätig? Ich bin berufstätig nicht. Mhm. Ich bin im Moment suchend. Suchend, ja. Also Regina, da sind ja jetzt zwei ganz unterschiedliche Themen, über die wir gesprochen haben. Einmal über diese sexuelle Sehnsucht, diesen Fetisch zu befriedigen. Und einmal über eine oder zwei sehr schlimme Erfahrungen, die du gemacht hast vor vielen Jahren. Mhm. Die dich ja wahrscheinlich heute immer noch irgendwie beschäftigen, diese brutalen Vorkommnisse. Also bei mir ist es jetzt in der letzten Woche, in den letzten Monaten wieder komplett aufgewühlt worden, weil ich mir da sehr viel Gedanken gemacht habe. In den letzten Monaten über diese Sache damals? Über die Sache damals, über meine Wünschen des Bankings. Mhm. Also ich denke, so ein richtiges Banking würde mir schon gut tun. Gut. Da kann ich dir jetzt natürlich in Sachen Spanking nicht weiterhelfen. Wie gesagt, da können wir keine Kontaktbörse machen. Da müsstest du dann... Ja. Ist dir klar, ne? Ja, ich würde nur gerne noch was dazu sagen. Mhm. Ich glaube, es wird meine Gedanken mal wieder kanalisieren. Wird meinen Kopf aufräumen. Du willst deine Gedanken kanalisieren und deinen Kopf aufräumen? Genau. Ja. Und vielleicht würde mir ein diverses Banking auch den Druck meines Lebens rausnehmen. Ein diverses Denken würde den Druck deines Lebens rausnehmen. Also ich verstehe schon. Da muss jetzt mehr als nur eine sexuelle Geschichte passieren bei dir, sondern ich glaube, da muss man umfangreicher rangehen. Ich möchte dir jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, als Erstgespräch. Würde ich gern annehmen. Sehr gerne, Regina. Und die Magdalena wird dir sicher auch noch ein paar Tipps geben, was du weiter tun solltest. Ich glaube, du musst mit dir und deinem Leben und deiner Seele und deinem Herzen einiges machen. Und dann wird sich das mit der Sexualität schon ergeben. Aber in erster Linie geht es mal jetzt um deine Gedanken und deine Psyche. Ja? Ja, würde ich auch so sagen. Gut. Dann sind wir uns einig, Rina. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von... Dürfte ich trotzdem noch kurz was sagen? Klar. Also ich danke deinem Sprecher in deinem Hintergrund. Ja. Für seine Worte, die er mir, die er an mich gerichtet hat. Ja, ich richte es aus. In der Vorsprache. Ja. Dürfte ich von dir ein Autogramm haben? Natürlich, Regina. Du, dann sagst du der Magdalena gleich deine Anschrift und dann erledige ich das sehr gerne für dich. Und was ich noch cool finde an dir, sind immer wieder diese schönen Hemden. Ah, ich danke dir. Ich bin gerade schon so ein bisschen kritisiert worden von einigen Mitarbeitern, dass das heute zu sehr leuchtet, das Hemd. Aber die Meinung, die Meinungen waren da gespalten. Regina! Nee, also dein Hemd, das du trägst, würde ich gerne haben. Das behalte ich. Regina, du legst bitte auf und Magdalena ruft dich an. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Es gab gerade wirklich eine, es gab ein Kollege, der sagte, ich kann's denn mit so einem Hemd in die Sendung gehen. Hier, diese Blümchen hier, das sieht ja aus wie Omas Schürze, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, das trägt man jetzt so, das ist modern. Da habe ich ihm das hier gezeigt mit dem Ärmel. Am Ärmel ist auch noch Omas Schürze, kann ich euch auch mal zeigen. Für die Radiozuhörer, ich trage ein leuchtendes türkisfarbenes Hemd und die Manschetten sind... Das sind Blümchen und am Kragen sind auch noch Blümchen. Ich find's schick, also mir gefällt das gut. So, ihr Lieben, 1.41 Uhr haben wir und jetzt sage ich euch unser Thema nächste Woche. Nächste Woche heißt das Thema Es geschah im Wald. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal im Wald etwas Spektakuläres erlebt haben. Also die vielleicht einen grausigen Fund im Wald gemacht haben oder die im Wald Zeuge oder Opfer eines Gewaltverbrechens waren, die im nächtlichen Wald vielleicht einen besonderen Kick suchen, was auch immer und wie auch immer, die etwas Gespenstisches vielleicht im Wald schon mal erlebt haben. Oder ich würde auch sehr gerne mal mit einem Menschen sprechen, der tief im Wald lebt. Das gibt's ja sogar in Deutschland. Der nicht am Waldesrand lebt, sondern richtig tief im Wald und wie... diese Person sich da fühlt. Also, es geschah im Wald, weil ich habe ja auch schon eine irre Sexorgie im Wald veranstaltet. Hören wir natürlich auch sehr gerne. Also, es geschah im Wald ist unser Thema nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch dazu anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder ihr ruft am Mittwoch vor und während der Sendung an. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit der Lena. Lena ist 25. Guten Morgen, Lena. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich wieder aus der Leitung irgendwie raus, weil das ist vorher schon mal ganz kurz passiert. Ich halte dich ganz fest. Du fällst hier nicht raus. Ja. So. Ja, und zwar geht es bei mir um Folgendes. Also ich habe Lehramt studiert. Welche Fächer? Und, das mag ich jetzt nicht sagen, aber es war Lehramt Realschule. Und habe das 5 Jahre studiert, war da auch eigentlich... gegen Ende vor allem dann recht erfolgreich, weil ich habe Depressionen und dann war das halt zwischendurch im Studium dann Tiefpunkt, wo ich Tiefpunkte gehabt habe. Und ja, habe mich dann jetzt gegen Ende nochmal aufgerafft und richtig Gas gegeben. Bin jetzt auch im Staatsexamen schon drin. Also und stressige Zeit gerade für dich? Ja, leider jetzt nicht mehr, weil... ich habe eine Bachelorarbeit verhauen, jetzt das zweite Mal, also so eine Art Bachelorarbeit, die muss man da schreiben. Und bin jetzt draußen aus dem Studiengang und darf halt mein Examen jetzt auch nicht mehr beenden. Ja. Das heißt, das kann man nicht wiederholen? Nein. Also ich habe es ja jetzt das zweite Mal schon geschrieben. Das zweite Mal geht nicht? Nee. Ach du je. Ja. Das heißt, definitiv ist dieser Weg zu Ende? Ja. Und... also ich hätte jetzt in einer Woche die nächste Examensprüfung gehabt und das ist dann vorbei. 5 Jahre, ja. Sagst du? Ja. 5 Jahre sind jetzt zunächst mal weg. Ja. Wobei, die sind nicht weg. Irgendwie werden die sich in deinem Leben auch auszahlen. Aber im Moment hat man das Gefühl, dass sie weg sind. Ja. Das also ist das ganze Geld, was da hinein investiert worden ist und die ganze Kraft, sich halt immer wieder aufzurappeln mit der Krankheit und dann doch weiterzumachen und zu kämpfen. Ich verstehe. Ja. Wann hast du die Nachricht bekommen, dass du es nicht geschafft hast? Am Montag, also das war Zufall gewesen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes wissen und dann wurde mir das mitgeteilt und auch auf eine ganz grobe Art. Und wieso, war dann, wieso grob? Also mir wurde dann mitgeteilt, sie haben das nicht geschafft, ihr Studium ist beendet. Vor der Tür warten jetzt noch andere, ich sollte dann doch gehen. Also mündlich hat man dir das ja. so gesagt? Mhm. Ja. Jetzt ist schon Freitag, also die Woche ist jetzt rum, fast rum. Ja. Hast du es schon jemandem sonst erzählt? Ja, ich habe meinem Freund erzählt und ein, zwei Freundinnen noch und habe mir dann jetzt heute auch ein paar Anwälte habe ich angerufen, um da jetzt auch irgendwie dagegen Widerspruch einzulegen. Also fühlst du dich zu Unrecht behandelt, zu Unrecht durchgefallen? Ja, irgendwo schon. Also man muss die Arbeit bei einem Dozenten anmelden. Das habe ich auch alles ordnungsgemäß gemacht und dann musste ich ein paar Sachen auswerten und habe dann gefragt, wie ich das denn genau machen soll, was er sich vorstellt. Und er hat dann nur gemeint, er lässt sich überraschen, ich werde das schon hinkriegen, er ist schon gespannt, wie ich es mache. Und dann habe ich es gemacht, wie ich gedacht habe, es wäre richtig. Mhm. Und dann hieß es in der Begründung, es wäre eben nicht so richtig gewesen. Mhm. Und also du wirst Einspruch erheben. Ja. Jetzt steht ja hinter so einem Desaster in deinem Alter, stehen ja meistens auch Eltern. Wie ist das bei dir? Also gibt es Eltern, die dich und deinen Werdegang jetzt so beobachten und begleiten? Nee, nicht so richtig. Also mit meiner Mutter habe ich ein ganz schlechtes Verhältnis. Mhm. Also wegen ihr habe ich eigentlich auch die Depressionen. Und mit meinem Vater, das ist ja, ganz kompliziert. Also das Verhältnis ist jetzt nicht so besonders gut, aber es ist Kontakt da. Und bei ihm ist halt das Schlimme, dass bei ihm möchte ich halt immer besonders gut dastehen und glänzen. Und ihm das jetzt zu sagen, das ist besonders schwierig. Ja. Ja. Wer hat das Studium bisher finanziert? Ich habe teilweise BAföG bekommen. Studienkredit habe ich im Moment am Laufen. Der läuft jetzt natürlich aus. Weil Wie hoch ist der Kredit? 400 Euro im Monat. Und wie viel hat sich da angesammelt? Jetzt 2 Jahre habe ich den jetzt am Laufen. Also okay, ja. mit BAföG kommt da eine ganze Menge Geld zusammen, die du irgendwann zurückzahlen musst, ne? Ja. Oh, war ja, Lena, das tut mir leid. Das ist wirklich ganz hart, wenn man so in dem Alter und wenn man sich so angestrengt hat und wenn man dann auch noch eine Erkrankung hat und trotz Erkrankung so weit gekommen ist. Ja. Jetzt müsstest du mal, hast du dich diese Woche schon irgendwie irgendwo beraten lassen, was du tun könntest? Also ich war direkt bei der Studienberatung gewesen, habe mich da erstmal ausgeweint und die hat mir halt empfohlen, auch die Krankheit dann, also neben dem Widerspruch gegen die Note, dass ich dann da meine Krankheit dann auch anführe, in einem Härtefallantrag, das werde ich dann auch machen. Mhm. Und ich meine, das sind die wissen ja Bescheid. Ja. Haben die dir signalisiert, dass du da auch nur einen Hauch einer Chance hast? Also minimal, ja. Und jetzt nutze ich jeden Strohhalm oder klammer mich an jeden Strohhalm, was jetzt noch geht. Habt ihr denn über den Worst Case auch gesprochen, wenn das abgewiesen wird, was du dann tun könntest? Könntest du vielleicht irgendwie... jetzt ist sie wieder rausgefallen. Was sie gerade... gesagt hat, und ich sage auch noch so, ich halte dich fest, die arme Lena. Also wir versuchen sie nochmal zu erreichen. Wenn wir es jetzt nicht sofort erreichen, rufen wir sie auf jeden Fall gleich nochmal an. Denn ich glaube, dass Lena schon Hilfe braucht. Dann machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Wolfgang. Und Wolfgang ist 63. Ja. Guten Morgen, Wolfgang. Hallo, Wolfgang. Hallo, Domian. Domian. Ja, so, ich rufe an, und zwar, ich lasse meine eigene Todesanzeige. Nochmal, du, was? Ich las meine eigene Todesanzeige in der Zeitung. Ach, du hast deine eigene Todesanzeige in der Zeitung gelesen? Das ist ja krass. Wie, erzähl mal. Bitte den Ton wegschalten. Jawohl, mach ich. Das ist eine Neuigkeit, ne? Dass wir den Ton wegschalten müssen. Ja. Genau. Also, erzähl mal, wie ist das? Was ist da los? Das ist so. Ich hatte 2008 einen schweren Herzinfarkt. Ja. Hab dabei Diabetes gekriegt. Mhm. Typ 2. Mhm. Hatte 2012 einen Herzinfarkt mit 6-wöchiger Koma. Oh, weia. Und habe auch dabei einen kleinen Schlaganfall erlitten. Mhm. Und meine Frau ist während der Zeit schon ab, ist fremd gegangen. Wie gesagt, 2008 hatte ich den Herzinfarkt. Mhm. Da ging es bei uns sexuell schon nicht mehr so richtig. Dann sagte meine Frau zu mir, horch, was ist los, du schwanzloser Krüppel? Mhm. Ja. Das hat deine Frau zu dir gesagt, nachdem du so krank warst? Ja, das hat meine Frau gesagt. Wie lange warst du mit der Frau damals verheiratet? 22 Jahre. Das spricht aber nicht für eure Ehe, die ihr damals geführt habt. Unsere Ehe, würde ich sagen, ist wunderbar gelaufen. Ja. Bis zu welchem Zeitpunkt? Bis zu 2008, wo ich sexuell nicht mehr konnte. Mhm. Ja. Ja, jetzt erzähl mal weiter mit der Todesanzeige. Was steckt dahinter? Am 24. Dezember, Weihnachten 2012, klingelte mich morgens ein Freund raus, sagte, Wolfgang, zieh dich mal an, wasch dich. Ja, in Ordnung, habe ich mich gewaschen, in Ordnung. Und dann legte er mir damals die Zeitung und sagt, guck mal, was da steht. Und da stand meine Todesanzeige drin. Ich wiederhole mal, am 24.12. Ja, am 24. Also, Dezember. Am Heiligen Abend. Am Heiligen Abend, ja. Bist du seit 2008 von deiner Frau getrennt? Nein, seit 2012. Ach so. Steckt deine Frau dahinter, der Todesanzeige? Ja, natürlich steckt meine Frau dahinter, ja. Boah, ist das krass. Ist das hässlich? Ist das hässlich? Ja, das wird aber noch schlimmer. Was stand denn in der Todesanzeige drin? In der Todesanzeige stand drin, plötzlich und unverhofft verstarb Wolfgang, ja. Mhm. Die Beerdigung findet an dem und dem Zeitpunkt statt. Ja. Das war ja ein Samstag, war der 24. Dann waren zwei Tage, ja, Feiertage über Weihnachten. Mhm. Und dann sollte meine Beerdigung sein. Nach den Feiertagen. Mhm. Und daraufhin sind auch sehr viele Klassenkameraden auf meine Beerdigung gekommen. Das ist ja unfassbar. Obwohl ich gar nicht gestorben bin. Wie, woher weißt du das? Bist du da hingegangen? Nein, es ist ein sehr guter Freund von mir und hat gesagt, der Wolfgang lebt. Also der ist da hingegangen und dann hat dein Freund denen auf dem Friedhof gesagt, hier findet keine Beerdigung statt, der Wolfgang lebt. Genau, richtig. Boah, ist das perfide. Ist das perfide. Wie viele Leute waren denn da gekommen zu Beerdigung? 32 Stück. Ich hoffe, hast du das denn sofort gewusst, dass deine Frau dahinter steckt? Ja, und zwar, ich bin ja damals rein in die Redaktion von der Zeitung und habe gesagt, guten Morgen, mein Name ist, ich lebe noch. Mhm. Was ist es? Da wurde mir gesagt, ja, eine Frau hat ihre Annonce aufgegeben und die Bezahlung der Todesanzeige, ja, ging von unserem gemeinsamen Konto ab. Das heißt, du hast quasi deine Todesanzeige noch mitbezahlt? So in etwa, ja. Ich wundere mich wirklich darüber, dass das so einfach geht, dass man eine Todesanzeige aufgeben kann, ohne dass man da was vorlegen muss. Ja, das ging damals. Heute geht's auch nicht mehr bei uns. Hast du denn danach die Frau angesprochen, deine Frau angesprochen? Ja, die habe ich angerufen. Und sage ich, horch mal, was soll das, was hast du da gemacht, hin und her? Sagte sie wortwörtlich zu mir, du schwanzloser Krüppel, ich bring dich in die Erde, verrecke, ich will deine Rente. Boah, Wolfgang, mir läuft's kalt den Rücken runter. Ja, ich bin auch heute noch in Psychotherapie. Ja, das hast du auch nötig. Ja, mir wurden die ganzen Kleider zerschnitten, wo sie ausgezogen ist, die Schuhe zerschnitten. Ich stand praktisch ohne Unterhose da, die ich wechseln konnte. Dann haben ein paar Nachbarn Geld gesammelt. Sie hat mir ja das ganze Geld vom Sparbuch alles runtergeholt. Und zwar in der Zeit, wo ich im Koma lag, hatte sie ja die Vormundschaft über mich. Und sie hat jetzt wieder oder nach wie vor einen anderen Mann? Ja, sie sagte mir das auch klipp und klar. Beim Auszug hob sie mir den Schlüssel an der Tür. Wie gesagt, da war ich aber noch am Rollator gebunden. Ich konnte ja da noch nicht so richtig laufen, ja. Mhm. Sagte sie mir, so, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, ja. Wo du damals nachts um 2:30 den Herzinfarkt gekriegt hättest, wäre ich mit dem Hund raus, wäre mit dem Hund eine halbe Stunde spazieren gegangen und du wärst verreckt, dann hätte ich jetzt schon deine Rente. So, Wolfgang, jetzt kannst du... Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass das eine gute Ehe vorher war. So verändert sich ein Mensch nicht, weil der andere nicht mehr sexuell aktiv ist. Doch. Nein, dann hast du es nicht richtig gesehen. Dann hast du irgendwas übersehen in der ganzen Zeit. Ich sag, unsere Ehe ist wunderbar gelaufen, ja. Ja, aber wie erklärst du dir denn so einen unfassbar bösartigen Wandel deiner Frau? Den kann ich dir erklären. Mach. Angenommen, wir waren sexuell zusammen im Bett. Mhm. Ja. Das ging dann 3-4 Mal. Mhm. Ja, wenn es sein muss, war das morgens, wann es sein muss, war das abends, ja. Mhm. Sagen wir mal so, in der Männersprache ausgedrückt, ich war ein guter Bock. Mhm. Ja, und meine Frau brauchte das, meine Frau hat ja auch, wo ich zu Hause war, wo ich noch nicht laufen konnte, mhm. ja, sich selbst befriedigt, lag auf die Couch und den Finger in die, ne. Mhm. Wie alt ist eigentlich deine Frau? Meine Frau ist 66. Ja. Ja, aber trotzdem, das heißt, also du sagst, weil du jetzt nicht mehr sexuell funktioniert hast, ist die zu einer bösartigen Furie mutiert. Ja, genau. Ja. Nochmal was zu dem, die hat deine Kleidung zerschnitten, bevor die gegangen ist? Ja, sie sagt dir auch klipp und klar zu mir, ja, Krübel, ich bring dich unter die Erde, ich will nur deine Ränder haben. Jetzt hast du mir die Frage noch nicht klar beantwortet. Hat die jetzt wieder einen Mann? Ja, sie hat einen Mann, und zwar einen Taxifahrer aus Duisburg. Mhm. Den hat sie dann kennengelernt während meiner Krankheit. Ja, und es wird auch vermunkelt, dass sie mit dem schon vorher sexuellen Kontakt gehabt hat, ja. Hast du Kinder? Nein, ich habe mit dieser Frau keine Kinder. Aber hast du generell Kinder? Ja, ich habe aus der ersten Ehe ein Kind. Steht das Kind dir in diesen schweren Zeiten bei? Ja, es steht mir auch meine erste geschiedene Frau bei. Mhm. Wie ist denn jetzt so die Situation? Da ist die Gefühlssituation für dich. Da ist eine Frau, die wünscht dir wirklich den Tod an den Hals. Wie gehst du damit um? Ich gehe damit um, indem ich von einem Psychologen hier bei uns sehr gute Unterstützung kriege, wenn ich was habe. Kann ich ihn Tag und Nacht anrufen. Ich habe am Anfang mit Selbstmordgedanken gespielt. Mhm. Ja, weil ich hatte ja nichts. Keine Unterhose, kein Messer, kein Gabel, gar nichts. Das hat die alles mitgenommen? Die hat mir alles mitgenommen. Weggenommen oder zerschnitten? Zerschnitten, es war, ich sag dir ein Beispiel. Eine Nachbarin wollte mir eine Pizza im Backofen machen, ja. Mhm. Sie machte den Ofen an, sagt Wolfgang, da drin kannst du keine Pizza machen. Guck mal, wie der Ofen aussieht. Da dachten wir, es wäre Kot an den Wänden, ja, in dem Backofen. Mhm. Nein, da hat meine Frau 2 Nutella-Gläser reingestellt, hat die hochgeheizt, bis sie geplatzt sind. Da waren die am ganzen Ofen ungefähr eine Schicht von circa 2 Zentimeter, ja. Da waren die Glassplitter von dem Glas drin, alles. Unfassbar, ja. Das hat die einfach nur aus Boshaftigkeit dir gegenüber gemacht. Ja, nur, dass ich verrecke, damit sie die Rente kriegt. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Wenn du erlebst das alles, das ist ja schon grauenhaft genug. Und wenn du dann an die für dich schöne Zeit früher denkst, ja. Wie bewertest du denn diese schöne Zeit? Bleibt die für dich schön oder hat das dann doch irgendwie einen üblen Beigeschmack nach dem Motto, ich habe die nicht richtig durchschaut oder sowas? Ich habe da voll in einen Scheißhaufen gegriffen. Es gab schöne Zeiten. Wir waren zusammen in Urlaub, ja. Mhm. Ich sag, bei uns ging die Zeit an für sich gut rum. Mhm. Wir hatten natürlich auch mal Differenzen, ja. Ja. Aber nur wörtlich, ja. Und es war an für sich eine schöne Zeit. Hast du jetzt eigentlich Angst, dass die dir irgendwas Seltsames antun könnte? Wenn du da drauf kommst, möchte ich dir sagen, ich bin beim Rückwärtsfahren an einer Zapfsäule hängen geblieben mit meinem Auto. Mhm. Habe dieses Auto genommen, habe es weggebracht in die Reparatur, 5 Wochen lang. Mhm. In diesen 5 Wochen hatte ich Leihwegen. Ja. Dann habe ich mein eigenes Auto gekriegt. Mach's ganz schnell, die Sendung ist gleich rum. Komm. Und dann wurden mir die Bremsleitung durchschnitten vom Auto. Das ist unfassbar. Wolfgang, die Sendung ist rum. Ich muss mich leider von dir verabschieden, aber wir melden uns gleich nochmal bei dir, damit es nicht zu abrupt jetzt alles ist. Ja, okay. Dafür bitte ich dich aufzulegen, wir rufen dich gleich nochmal an. Jawohl. Okay? Okay, tschüss. Tschüss. Mann, was hören wir hier? So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Das war's für heute und für diese Woche. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Montag wieder freie Themennacht und Mittwoch heißt das Thema Es geschah im Wald. Jetzt wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Bis dahin. Tschüss.